Niemandsland. Ein neues Niemandsland beginnt. Auf Contrabanda FM, dem freien Radiosender in Barcelona, 91,4 FM oder altmodisch gesagt auch UKW genannt. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer, die uns eingeschaltet haben und uns jetzt 2 Stunden hören und genießen möchten. Wo auch immer Sie gerade sind, wir hoffen, dass Sie gesund, froh und glücklich sind. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann rufen wir Ihnen Mut und Zuversicht zu. Alles wird gut. Wie gesagt, wo Sie auch gerade sein mögen, in einem Zimmer, in einer Großstadt, auf einem Bolzplatz am Dorfrand, in einem Flugzeug hoch über den Wolken oder in einem U-Boot in der Meerenge von Gibraltar, am Strand von Copacabana oder im Jimi Hendrix Museum in Seattle, auf einem Bauernhof, auf einem Schiff in der Kombüse vielleicht, im Dschungel am Amazonas, vielleicht kämpfen Sie gerade mit einem Krokodil, im Uferschlamm, in einem Bunker in Syrien, beim Joggen in Timbuktu, beim Kamelreiten, tja, sagen wir mal im Wüstensand, Ägypten wäre da ganz gut, in einem Kleinwagen auf der A7 oder in einem LKW am Steuer zwischen Belgrad und Wien, beim Känguruzüchten in Australien, wo Sie auch sein mögen, ob an den Lagerfeuern in Lappland oder in der Arktis auf einem Forschungsschiff im Packeis. Niemandsland kommt jetzt zu Ihnen, bringt Ihnen Musik, Worte, Gedanken und viel Stoff zum Hören und Nachdenken. Mithören und Vordenken. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja grad, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Freiheit kann die Freiheit, Freiheit sein. Noch ein Tag bis zu Sant Jordi, ein wunderschöner Mittag hier im Zentrum von Barcelona an der Plaza Real. Mittlerweile kommt sogar die Sonne etwas durch. Es ist ja bisher ein nasser und kühler Frühling gewesen. Die deutsche Liedermacherin und Musikerin Sarah Lech, die ist übrigens Jahrgang 1986, gibt im Geschichtsmagazin damals ein Interview über einen ihrer Lieblingsdichter, Erich Fried. Vielleicht zuerst ein paar Worte über Sarah Lech. Die ist übrigens auch mit einem neuen Album hier im Niemandsland gleich zu hören. Nach Tätigkeit als Erzieherin in Tübingen ist sie seit 2013 Künstlerin. Sie hat sogar schon Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Förderpreis Kleinkunst Baden-Württemberg, das war 2017, und sie hat insgesamt meines Wissens 2 Alben veröffentlicht. Das eine ist von 2017 und heißt Da draußen und das andere ist von letztem Jahr, Der Einsamkeit zum Trotze. Sarah Lech sagt etwas über eine ihrer wichtigen historischen Figuren, über den Dichter Erich Fried. Wie haben Sie Fried kennengelernt? Sarah Lech, ich war vielleicht 13 Jahre alt, als ich im Buchladen eines Einkaufszentrums einen kleinen Ständer mit Reklamheftchen entdeckte. Eines davon, Erich Fried Gedichte. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die eher nicht so viel mit Poesie am Hut hat. Aber dieses Heftchen wurde mein absolutes Lieblingsbuch. Es ist schon völlig zerfleddert. Ich habe es überall hin mitgeschleppt. Es hat mich total berührt. Erich Fried hatte vor wenigen Wochen seinen 100. Geburtstag, beziehungsweise hätte seinen 100. Geburtstag gehabt. Er ist 1921 geboren und 1988 gestorben. Er war österreichischer Lyriker, Übersetzer und Essayist. 1938 emigrierte Erich Fried nach London, Flucht vor den Nazis. Zwischen 1952 bis 1968 war er Kommentator beim deutschen Dienst der BBC. In der Nachkriegszeit war er führender Vertreter der politischen Lyrik in Deutschland. Politische Lyrik. Andere Texte? Frage an Sarah Lech. Verschiedenes, sagt die Musikerin. Es ist eine ganz kleine Sammlung. Es gibt auch eine Sparte für politische Gedichte. Da wird klar, dass seine Familie vom Holocaust betroffen war. Er selbst fliehen musste. Natürlich sind da auch diese Liebesgedichtklassiker drin. Gedichte als Zuspruch mit Mutmachergedichte. Was konkret hat Sie besonders beeindruckt, Frau Lech? Dass er sich so einfach ausgedrückt hat. In so jungen Jahren hätte ich das sonst auch gar nicht verstanden. Er formuliert einfach philosophische Gedanken. Sein Schreiben ist gewissermaßen geschlechts- und zeitlos. Es war, als hätte ich diese Texte direkt auf mein Leben übertragen können. Das fand ich sehr besonders. Er sagt nicht, ich weiß, wie es geht. Er streut Gedanken und die bleiben hängen. Hat er heute noch viele Leser? Ich erlebe nicht so oft, dass Menschen, mit denen ich über Erich Fried spreche, ihn kennen. Auf dem Cover meines dritten Albums Da draußen steht ein Fried-Zitat. Eine Freiheit, die nicht auch deine Freiheit ist, ist keine Freiheit. Ich habe sehr viel auf der Bühne von ihm gesprochen. Wenn man dann sagt, es ist, was es ist, kennt ihr vielleicht, dann kennen das ganz viele Leute. Aber dass man sagt Erich Fried und die Reaktion ist, ah, Erich Fried, das habe ich noch gar nicht erlebt. Man müsste mal ein Album mit Vertonungen seiner Gedichte machen, um ihn wieder ins Gespräch zu bringen. Er formuliert so wertvolle Gedanken, so verletzliche, so entwaffnend radikal liebende Gedanken, die mir sehr aus dem Herzen sprechen. Hat er Sie in Ihrer eigenen Arbeit inspiriert? Antwort: Ich bin durch ihn überhaupt erst zum Gedichteschreiben gekommen. Mein ganzes Tagebuch ist voll mit ähnlichen Texten und Gedanken. Er hat Bilder in mir gemalt, die ich dann aufs Papier gebracht habe. Er hat mich ermutigt, meine eigene Prosa zu finden. Seine Eltern haben ihm auch geraten, sich das Gedichteschreiben aus dem Kopf zu schlagen. Bei mir war das ähnlich. Es hat mich sehr gerührt, dass da ein Geist wandelt, der so ähnliche Gefühle hatte wie ich. Erich Fried hat auch Umstrittenes gemacht, mit einem damals führenden Neonazi diskutiert. Antwort, Sarah Lesch. Ich finde es eigentlich großartig, dass er auch hier die Idee eines radikalen Menschseins vertreten hat. Es ist sehr wichtig, zwar klar Position zu beziehen, aber dennoch Brücken zu bauen zwischen den Menschen. Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn sich Stimmungen gegenseitiger Abwertung aufladen. Was es ist, es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Von Sarah Lesch, jetzt das Lied der Einsamkeit zum Trotz. Wo Leute meine Sprache sprechen, da bin ich zu Haus. Blühende Landschaften aus leeren Versprechen sehen trostlos und auch vertraut aus. Wo sie nachts am Tresen heimlich und auch zu laut über dreckige Witze lachen. Dort, wo sie mittags an Tankstellen sitzen und Spuckepfützen machen. Und der Hund liegt hier begraben, denn die Schweine haben das Sagen. Und der Bauer sitzt zu Haus und tut sich leid. Und wer am Ende Recht behält in diesem ewigen Streit, das wissen wir nicht und es hat kein Gewicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten, nur lasst sie rennen in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Wo die Mamas bunte Haare und die Häuser Fahnen tragen. Da kann ich hin, wenn ich draußen gescheitert bin. Da will ich nach Freunden fragen. Wo meine kleine Schwester niemals eine Arbeit kriegt, weil sie pöbelt und lange pennt. Wo der Junge mit den schwarzen Locken, den ich einst liebte, mich kleine Kartoffel nennt. Die Rentner sammeln hier noch keine Flaschen, aber draußen in der Stadt ist es jetzt auch schon so weit. Und wir gehen brav mal lochen und hoffen auf Rente. Und wer noch die Windeln gewechselt bekommt, das zeigt uns die Zeit. Unsere Kinder haben Angst vor der Zukunft und wir bewachen voll Angst unser letztes und vorvorletztes Privileg. Wenn sie in Massen durch unsere Städte marschieren und schreien, gebt uns die Hand oder geht aus dem Weg. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, stieg fettgedruckt in ihrem Manifest. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und die nächstbeste Zeit ist jetzt. Also hol die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lass sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Neulich saß ich mit Stiefel Tom und dem alten Rabbi in der Kneipe, in der wir schon früher waren. Und der Rabbi sagte, Völker sind schon immer gewandert, frag mich nochmal in 100 Jahren. Und dann hat er noch gesagt, ein Schmuck ist ein Schmuck, ganz gleich zu wem er betet. dabei hat er gelacht. Und wir sangen alle griechischer Wein und Times They Are Changing die ganze Nacht. Und der Punker braucht den Yuppie und der Yuppie braucht den Hippie. Und der Hippie braucht die Bourgeoisie zum Feind. Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lasst sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht, den Rest erzählt uns die Zeit. Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit. Das sozialdarwinistische Prinzip. Eine Buchvorstellung im Niemandsland. White Trash. The 400 Year Untold History of Class in America. By Nancy Eisenberg. I need to tell someone. Die Redaktion von Melodie und Rhythmus führt ein Gespräch mit Frau Nancy Eisenberg über die Ideologie der Verächtlichmachung und Ausgrenzung der armen weißen Bevölkerung in den USA. Wie gesagt, der armen weißen Bevölkerung. Von der armen schwarzen Bevölkerung war hier schon oft die Rede im Niemandsland. She was passing. Die US-amerikanische Historikerin Nancy Eisenberg von der Louisiana State University in Baton Rouge hat 2016 ein Buch über die verelendete weiße Unterklasse in den USA veröffentlicht. White Trash, The 400 Year Untold History of Class in America. Übersetzen könnte man das mit weißer Abschaum, 400 Jahre unerzählte Geschichte der Klassen in Amerika. I'm in no great hurry. Das Buch wurde während des ersten Präsidentschaftswahlkampfs von Donald Trump zu einem auch international viel beachteten Bestseller. Susanne Wittstahl von Melodie und Rhythmus sprach mit Nancy Eisenberg über die Armen als Narrativ der US-amerikanischen Gesellschaft, Kultur und Politik. Donald Trump wurde 2016 vom Gros der von den Demokraten dominierten US-amerikanischen Medien und dem Politik-Establishment als White Trash-Kandidat gehandelt. Das hat ihm weniger geschadet als dazu beigetragen, dass er sich Street Credibility verschaffen und als Rächer der Working Poor inszenieren konnte, der tapfer mit dem Rücken zur Wand gegen eine Übermacht von arroganten liberalen Besserverdienenden in den Metropolen kämpft. Ist seine Wahlniederlage 2020 ein Zeichen dafür, dass er mit dieser Masche nicht mehr durchkommt, oder bestätigt sie perspektivisch nur noch das Gefühl von vielen tatsächlich zu kurz gekommenen, dass ihr Kandidat angefeindet wird, weil er ihre Interessen vertritt? Nancy Eisenberg sagt dazu: Vor 4 Jahren schrieb noch Steve Bannon die Reden, in denen Trump versprach, den Rust Belt zu retten. Aber diese Rhetorik ist überholt. Nachdem sich die Öffentlichkeit damals für kurze Zeit fasziniert von Trumps Unterstützerklientel gezeigt hatte, hat sie sich längst wieder darauf besonnen, die Klassenfrage auszublenden. Diesmal übermittelte Trump vor allem die perverse Botschaft, dass die Covid-19-Pandemie lediglich das Produkt einer Medienhysterie sei und präsentierte sich als Self-Made Man. Sein Personenkult fußte darauf, sich schamlos der Realität zu verweigern, seine Kritiker zu Feinden zu erklären und Extremisten, etwa die gut bewaffneten Proud Boys, zu ermutigen, Chaos zu stiften. Hinzu kam, dass die Black Lives Matter-Demonstrationen ein Pro-Trump-Kontingent genährt haben, das mit Gegenprotesten um Medienaufmerksamkeit heischte. I'm gonna walk across the desert. Die Amerikaner setzten gewohnheitsmäßig öffentliche Sichtbarkeit mit politischer Macht gleich. Vor seinen glühendsten Anhängern, das sind vorwiegend keine armen Leute, sondern sie stammen eher aus der unteren Mittelschicht, ist es Trump in seiner Selbstdarstellung gelungen, die Reality-TV-Berühmtheit von Mar-a-Lago mit dem Häuptling der vergessenen Männer der unsichtbaren weißen Arbeiterklasse zu verbinden. Obwohl Trump nie die Unterklasse vertreten hat, sondern die superreichen Republikaner, die von seinen massiven Steuersenkungen profitieren, betrachten sie ihn als Verkörperung all ihrer Unzufriedenheit und ihres Zorns auf die Liberalen, die ihnen angeblich das Land gestohlen haben. Sie hassen die politische Korrektheit und bewundern Trumps Macht, alles zu sagen, was er will. Zwar waren 2020 auch viele Millionen Wähler seiner Karnevalsshow überdrüssig, gescheitert ist er jedoch schließlich nur am Föderalismus. Und seine Niederlage bedeutet keineswegs das Verschwinden der Demagogie. Trump hat bewiesen, wie leicht es ist, die ungeschriebenen Normen unseres schwachen demokratischen Systems zu zerschlagen. I dragged your plow, you broke my heart. I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. Frage: In Ihrem Buch illustrieren Sie White Trash mit Schnappschüssen von markanten Ereignissen des Zeitgeschehens und Szenen berühmter Werke der Film- und Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel aus dem Südstaaten-Drama To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört, von Harper Lee aus dem Jahr 1960. Bob Ewell, eine der Hauptfiguren, ist das Oberhaupt einer weißen Familie bettelarmer Menschen, wie sie schreiben, deren Lage nicht mehr durch wirtschaftliche Veränderungen verbessert und auch nicht mehr verschlechtert werden konnte. Nicht einmal mehr durch die Depression. Sie waren menschlicher Abfall. Mehr oder weniger verelendete Unterklassen gibt es weltweit. Was ist die Besonderheit der US-amerikanischen und ihrer Geschichte? Und was hat sie zu der drastischen Bilanz ihrer Studie »White Trash ist ein zentraler, wenn auch verstörender roter Faden unseres nationalen Narrativs« veranlasst? Antwort: Die meisten Amerikaner leugnen das Klassensystem, in dem wir leben, und meinen, dass harte Arbeit belohnt wird. Das ist ein Mythos. Von den Briten haben wir Begriffe wie Breed, Brut, Rasse und Wasteland, Ödland, übernommen. Der Stammbaum bestimmt den natürlichen Stand. Die arme Landbevölkerung wurde mit dem kargen Boden, den sie bestellen muss, und mit den unkrautartigen Gewächsen in den sandigen und sumpfigen Einöden verglichen, die sie bewohnt. Entsprechend beschrieb Harper Lee die Ewells als gewalttätige, grausame und kranke Tiere, die vom städtischen Müll und der Fürsorge leben, als Nachkommen einer degenerierten Brut, deren Kinder wiederum von angeborenen Defekten, Befall von verschiedenen Würmern und durch die schmutzige Umgebung verursachten Erkrankungen geplagt werden, wie es in ihrem Roman heißt. Das ist die Sprache der Eugenetik und des Biologismus, mit der die Vorstellung transportiert wird, dass Eltern aus den Unterklassen zurückgebliebene Kinder produzieren. Das allein sind schon Gründe genug, die als White Trash diffamierten Menschen als hoffnungslose Fälle abzustempeln, die auch nicht mehr durch Reformen des Systems zu retten sind. Traurigerweise bedienen sich Politiker heute der gleichen asozialen und perfiden Logik. Einige behaupten allen Ernstes, dass eine weitreichende staatliche Unterstützung der Armen während der Corona-Pandemie die Leute faul machen würde. Aber es gibt noch eine andere Lektion, die man aus To Kill a Mockingbird lernen kann. Harper Lee lässt ihren Romanhelden, den Anwalt Atticus Finch, sagen: Du kennst einen Menschen nicht, bevor du nicht in seinen Schuhen stehst und darin herumläufst. Es ist einfacher, die Armen zu hassen, als sie zu verstehen. Das ist der Grund, warum White Trash von so zentraler Bedeutung für die Geschichte der USA ist. Seine bloße Existenz beweist, dass viel zu viele Amerikaner Ungleichheit und menschliches Leid tolerieren, weil sie offensichtlich das sozialdarwinistische Prinzip des Überlebens des Stärkeren verinnerlicht haben. In der Literatur, der Popmusik und in anderer US-amerikanischer Kultur finden sich zuweilen aber auch interessante Annäherungen an den weißen Abschaum, vor allem an den dreckigsten und gemeinsten. Ein Beispiel ist die Figur Matthew Ponslet in dem Film Dead Man Walking, ein zum Tode verurteilter Vergewaltiger und Mörder, der allerdings als vielschichtige Persönlichkeit und nicht nur als grausames Monster dargestellt wird. Es gibt auch Dramen, die nicht voyeuristisch, sondern schonungslos realistisch das trostlose Dahinvegetieren der sozial Abgehängten in den Trailerparks zeigen. Einige erzählen ihre tragischen Lebensgeschichten. Ab und zu legen sie sogar die Klassenstruktur frei, die die Chancenlosigkeit erklärt. Fungiert die Kulturindustrie durch solche Konfrontationen mit der Hässlichkeit der Armut als schlechtes Gewissen der US-Gesellschaft? Oder ist White Trash auch nur eine Ware, die sich vorzüglich vermarkten lässt, etwa weil die scheinbare Freiheit derer, die überhaupt nichts mehr zu verlieren haben, für die, die in gesicherten Verhältnissen leben, von oben betrachtet auch ein Faszinosum sein kann? antwortet Nancy Eisenberg. Ich interpretiere zumindest das Genre Reality TV als moderne, boulevardeske Form jener Freakshows, bei denen in früheren Jahrhunderten Menschen mit exotischem Aussehen, besonderen physischen Merkmalen oder Krankheiten auf Jahrmärkten wie Exponate ausgestellt wurden. Während der großen Depression in der Wirtschaftskrise ab 1929 wurden auch die Armenviertel New Yorks zu so einer Art Zoo. Viele, die noch Arbeit hatten, besuchten sie, um sich dort Obdachlose anzuschauen. Weniger aus Mitgefühl, als vielmehr getrieben von der Angst, bald selbst dort zu landen. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Die Reality-Doku-Soap Hier kommt Honey Boo Boo, die von 2012 bis 2014 vom US-Kabelsender TLC ausgestrahlt wurde, offenbarte die dunkle Seite des amerikanischen Traums. Sie zeigt eine arbeitslose, übergewichtige Mama, June Shannon, die ihre Tochter Alana zu Schönheitswettbewerben schleppt und in einer Art Aschenputtelfantasie lebt. Immer in der Hoffnung auf einen alle Probleme lösenden Lotteriegewinn. Mehrere meiner Studenten haben zugegeben, dass sie die Figuren dieser Serie manchmal an Verwandte erinnern. Sie empfinden dabei Scham, nicht Verachtung. A long, long time. Ganz anders funktionierte die Reality-TV-Serie Duck Dynasty. Hier sehen die männlichen Protagonisten mit ihren langen Bärten lediglich wie Hillbillies aus. In Wirklichkeit sind sie aber Mitglieder der wohlhabenden Familien Robertson und verbringen ihre Freizeit im elitärsten Country-Club von Baton Rouge. Die Serie ist eine Neuauflage der erfolgreichen 60er-Jahre-Sendung The Beverly Hillbillies, in der eine infolge eines Ölfunds neureiche Hinterwäldlerfamilie es sich leisten kann, nach Beverly Hills zu ziehen. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Die meisten Country-Musikstars wie Minnie Pearl, die in der von 1969 bis 1992 wöchentlich ausgestrahlten Show Hee Haw mit derben Karlauern aus der ländlichen Kultur auftrat, haben eine gute Bildung genossen und stammen aus der Oberschicht. Viele von ihnen betrachten solche Shows als eine Art Insiderwitz. Es geht ihnen vor allem darum, das Stereotyp des White Trash zu verwalten und arme Weiße zu Lachnummern zu machen, statt sie als tragische Figuren des Klassensystems zu sehen. Einige Darstellungen von White Trash, die sie beschrieben haben, erinnern an die Verächtlichmachung von Afroamerikanern in der Kulturindustrie des späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Schwarze wurden als verschlagene und triebgesteuerte Wesen verunglimpft oder sie hatten eine ähnliche Funktion wie die in alberne Kostüme gesteckten Schimpansen in den Comedy-Shows heute. Als unterlegene Rasse mussten sie den Clown mimen, die lächerliche Figur, die niemand sein will. Oft wurden sie von Weißen gespielt, die mit Blackfacing als Negativklischees von Schwarzen noch drastisch überzeichnet haben. Hat der White Trash den dummen Neger in der Kulturindustrie abgelöst? Antwort Nancy Eisenberg. Was Afroamerikaner anbelangt, so ist es heute tatsächlich strikt tabu, das berühmte N-Wort zu benutzen. Solche Regeln gibt es aber nicht für Äußerungen über die arme Landbevölkerung. Arme Weiße und arme Schwarze haben früher häufig in denselben Stadtvierteln gewohnt. Und beide wurden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als faules und wertloses Gesindel beschimpft. Man machte sich über ihre Kleidung, ihre Sprache und ihr ungehobeltes Benehmen lustig. Diese Weißen galten ebenso wie die Schwarzen als Angehörige einer degenerierten Rasse. Besonders Frauen wurden verspottet, weil sie häufig schlechte Zähne hatten, fluchten und sich wie die Karnickel vermehrten. Es ist wichtig zu verstehen, warum diese Formen von Verachtung gegenüber Schwarzen und Weißen praktisch gleich waren. Beide wurden wegen ihrer Armut diskriminiert. In der politisch hoch angespannten Atmosphäre, die derzeit in den Vereinigten Staaten herrscht, ist es ein schwerwiegendes Problem, dass die Medien entweder Weiße aus der Arbeiterklasse für Rassismus und den Vormarsch von Trump verantwortlich machen oder einfach so tun, als könnte jeder Weiße Privilegien aus seiner Hautfarbe ziehen. Die Mittelschicht schafft es noch am ehesten, ihren inneren Redneck zu umarmen, wenn sie sich als White Trash verkleidet. Also Anzüge und Krawatte aus und dafür eine Latzhose und eine Baseballkappe anzieht. Stereotype davon finden sich zwar in Filmen wie Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste, von 1972, in dem eine Gruppe von Städtern von aggressiven Hinterwäldlern gejagt, vergewaltigt und ermordet wird. Aber am liebsten ignoriert man arme und obdachlose Weiße einfach. Night after night, day after day, they strip your useless hopes away. The mob tank. Heute legen Emanzipationsbewegungen ihr Hauptaugenmerk auf den Versuch, eine total korrekte, von jedem Dirty Talk gesäuberte Sprache zu etablieren. Sie verfolgen damit eine idealistische Politik, die nicht zuletzt auf die linguistische Wende zurückzuführen ist, die sich ab Ende der 1960er Jahre mit dem einsetzenden Siegeszug des Postmodernismus und Poststrukturalismus in den Geistes-, Sozial- und Geschichtswissenschaften vollzog und die dann nach und nach materialistische Welterklärungsmodelle verdrängte. Niedergeschlagen hat sich diese Entwicklung nicht zuletzt in einer Identitätspolitik, die zwar einige Minderheiten, beispielsweise LGTB, ermächtigte, sich gegen verbale Erniedrigung zur Wehr zu setzen. Aber an der Diskriminierung der Armen, geschweige denn an ihrer wirtschaftlichen Not, änderte sie gar nichts. Im Gegenteil, somit konnten Letztere auch nicht die nötige kulturelle Macht erlangen, um für sich eine positive Identität zu entfalten. In ihrem Buch bringen sie das Problem mit dem Verweis auf die Eigentumsfrage auf den Punkt. Zitat: Die Enteigneten verfügen nicht über eine solche Macht. Welchen Anteil haben denn die Linksliberalen, die heute die glühendsten Verfechter des progressiven Neoliberalismus sind, an der Misere? Antwort: Ein Problem des amerikanischen Politikverständnisses besteht in jedem Fall darin, dass wir statt einer Demokratie eine Logokratie geschaffen haben, die Herrschaft der Wörter. Bewegungen, die wesentlich Rechte erkämpfen wollen, etwa die frühe Frauenbewegung, die Abolitionisten oder die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, sind darauf angewiesen, dass sie am politischen System teilhaben können. Damit man sie wahrnimmt und um Demonstrationen und Kampagnen für Gesetzesinitiativen organisieren zu können, brauchen sie finanzielle Ressourcen und das soziale Kapital der Bildungselite. Selbst die weiße und schwarze Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert war auf Führungsfiguren aus der Mittelklasse angewiesen, um Massen mobilisieren zu können. Denn die Öffentlichkeit kennt keine Gleichberechtigung. Sie ist den Vertretern des etablierten Systems als exklusive Bühne vorbehalten. Wer kein Geld, keine Kontakte zur Elite und keinen politischen Sachverstand hat, wird ausgeschlossen. Die Progressiven und Liberalen von heute betrachten Twitter und Co. fälschlicherweise als Medien, in denen die allgemeine Unzufriedenheit ihren Ausdruck findet. In Wahrheit werden diese Plattformen aber längst von einer neuen Klasse von Influencern dominiert. Der neue US-Präsident Joe Biden wäre gut beraten zu wiederholen, was Lyndon B. Johnson 1963 bei seinem Amtsantritt getan hatte. Er war durch die verarmten Regionen der Vereinigten Staaten gereist. Nur so kann man die Klassenunterschiede sichtbar machen und denen, die bislang kein Gehör finden, eine Stimme geben. Ich verlasse ein Interview, das Susanne Wittstahl mit Nancy Eisenberg über ihr Buch und das Thema White Trash geführt hat. Das Interview ist veröffentlicht in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe erstes Quartal 2021. The streets had names that you can't pronounce. Gold is down to a quarter of an ounce. The music starts and the people sway. Everybody says, are you going my way? Uncle Tom's still working for Uncle Bill. Thank you. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 204. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Ideologie und Krieg. Ein Repräsentant Nationalspaniens stellte vor dem Deutschen Juristentag Ende Oktober 1937 hinsichtlich der Ursachen des Aufstands im Juli 1936 fest. In Spanien war die Ordnung zur Unordnung. Aus dem machtlosen Recht war die Macht der Rechtlosigkeit geworden. Die Spanier lebten unter der Despotie der parlamentarischen Mehrheiten, die lediglich durch die gezielte Ausübung von Terror zustande gekommen waren. Mit dem simplen Prinzip der Hälfte plus einem, das Carl Schmitt so treffend kritisiert hat, wurden die allerelementarsten Grundlagen des zivilisierten Bewusstseins verletzt. Die Republik war nicht nur der Vorhof der Anarchie, durch sie herrschte bereits die Anarchie. Laut dieser Argumentation richtete sich der Kampf der Nationalisten gegen eine als pseudolegal wahrgenommene Regierung, die Spanien in den Untergang geführt hätte. Die Nationalen hätten demnach zwangsläufig die Waffen ergreifen müssen, um die wahre Legalität wiederherzustellen. Ich zitiere nach Tuñón de Lara, 50 años, Seite 294. In dieser Rechtfertigung des eigenen Tuns zur Schaffung einer Scheinlegalität nach außen kommt die Triebfeder der Aufständischen, nämlich die Reaktion auf die als zersetzend und zutiefst unspanisch wahrgenommenen Exzesse der Roten, recht deutlich zum Ausdruck. Den Standpunkt der Putschisten brachte Ernesto Jiménez Caballero, einer der führenden Intellektuellen innerhalb der Falange, im Jahr 1938 prägnant auf den Punkt. Sie hatten den Kern unseres Wesens, unsere Seele als Spanier und als Menschen zerstört. Der Katholik in Spanien hatte Gott verloren, der Monarchist den König, der Aristokrat seinen Adel, der Soldat sein Schwert, der Unternehmer seinen Unternehmungsgeist, der Arbeiter seine Arbeit, die Frauen ihr Zuhause, das Kind die Achtung vor dem Vater. Selbst die spanische Sprache, die ständige Begleiterin des spanischen Weltreichs, war zum Spucknapf für alle Art regionalen Drecks geworden. Auch wenn die Aufständischen die Überzeugung einte, dass die Nation gerettet und die althergebrachte Ordnung wiederhergestellt werden müssten, war zunächst nicht deutlich, was konkret darunter zu verstehen war und was über die Ablehnung der bestehenden Situation hinaus das Wesen der nationalen Bewegung ausmachte. Keine der theoretischen Strömungen, zu denen seitens der Aufständischen Anknüpfungspunkte bestanden, wie die theokratische Ideologie der Carlisten oder die faschistische Doktrin von Primo de Rivera, ließ sich als ideologischer Überbau den Putschisten zuordnen. Diesen ging es nicht einmal in erster Linie um die Abschaffung der republikanischen Staatsform oder gar um die Rückkehr des exilierten Königs Alfons des 13. So waren der Koordinator des Putsches, General Mola, oder die Generäle Cabanellas oder Queipo de Llano keinesfalls Monarchisten. Mola ließ nicht einmal zu, dass sich Prinz Juan, der designierte Nachfolger und Sohn von Alfons dem 13., den Reihen der Aufständischen anschloss. Der Prinz musste auf Weisung Molas hin das spanische Staatsgebiet Anfang August 1936 verlassen. Entsprechend waren die ersten Bekanntmachungen der Aufständischen nicht gegen die Republik als Staatsform, sondern lediglich gegen die Koalition der Volksfrontparteien gerichtet, und so beendeten führende Verschwörer wie Queipo de Llano oder Yagüe ihre Aufrufe zunächst mit einem Hoch auf die Republik. Auch kämpften sie anfangs unter der Trikolore der Republik. Selbst der Katholizismus stand, außer bei den Carlisten, zunächst nicht auf dem Banner der Aufständischen. Vielmehr waren bei vielen Putschisten durchaus Sympathien für ein säkuläres Staatswesen zu erkennen. Die aufständischen Offiziere verband eher ein antimodernes, antidemokratisches und die Freiheit des Geistes ablehnendes Denken. Berühmt geworden sind die wüsten Beschimpfungen des Philosophen und Rektors der Universität von Salamanca, Miguel de Unamuno, von General José Millán Astray, dem Begründer der spanischen Fremdenlegion, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Oktober 1936. Sie gipfelten in dem Aufruf »Tod den Intellektuellen«, die bezeichnenderweise zunächst unter der Leitung von Millán Astray stehende Presse- und Propagandaabteilung der Aufständischen fiel vor allem durch einen militärisch-aggressiven Sprachgestus auf. So soll Millán Astray seine Mitarbeiter dazu aufgemuntert haben, kritischen und uneinsichtigen ausländischen Journalisten zu Disziplinarzwecken eine standrechtliche Erschießung anzudrohen. Ein aufschlussreiches Beispiel für die zutiefst reaktionäre Geisteshaltung bieten die Erklärungen der Ursachen des Bürgerkriegs aus dem Mund von Hauptmann Gonzalo de Aguilera, der den ehrwürdigen Titel eines 14. Grafen von Alba und Yeltes führte. Dieser brachte gegenüber ausländischen Journalisten die Überzeugung zum Ausdruck, dass alles Übel in Spanien letztlich von dem System der Abwasserentsorgung herrühre. Ohne Abwassersysteme in Madrid, Barcelona und Bilbao wären alle Roten bereits als Kinder gestorben und damit gar nicht erst in die Verlegenheit gekommen, die Volksmassen aufzuwiegeln und zu korrumpieren. Nach dem Krieg werde daher das Abwassersystem zerstört werden, denn das von Gott gegebene System zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums sei in Spanien viel besser geeignet. Abwassersysteme seien ein Luxus, der jenen vorbehalten werden müsse, die ihrer würdig seien, den Herren Spaniens und nicht den Sklaven. Zitiert nach Volz, Maskerade, Seite 116. Solche drastischen Ansichten waren beileibe kein Einzelfall. So soll sich Mola für die Zerstörung der Industriezentren als Herde der Subversion ausgesprochen haben. In das diffus rückwärts gewandte Weltbild der konspirierenden Offiziere fanden auch die Feindbilder aus dem Kolonialkrieg in Marokko Einzug, die nun auf den Bürgerkrieg übertragen wurden. Sie lieferten die ideologischen Grundlagen für eine breite nationalistische Bewegung, viel mehr als die reaktionär-elitistischen Attitüden spanischer Adliger und Großgrundbesitzer. So wurde das Bild des Fremden aus dem Marokkokrieg auf den inneren Feind in Spanien übertragen, womit aus dem religiös begründeten Krieg gegen die ungläubigen Rifkabylen ein Krieg gegen die als gottlos empfundenen Marxisten wurde. Jene Kennzeichen, die im Kolonialkrieg den marokkanischen Horden zugeschrieben wurden, wie Fremdheit, Wildheit und Unzivilisiertheit, wurden nun auf die Industrie- und Landarbeiterschaft übertragen. War also der Kolonialkrieg diesem Denken nach einst geführt worden, um die Wilden zu zivilisieren, so sollte nun die Zivilisation auf dem spanischen Festland wieder Einzug halten. Nach Sebastian Balfour fand dabei angesichts der Großzahl marokkanischer Söldner in einem als gemeinsam wahrgenommenen Kampf um die spirituellen Werte und gegen den marxistischen Materialismus sogar eine Symbiose zwischen dem muslimischen und dem christlichen Glauben statt. So wurde den marokkanischen Söldnern ostentativ die Ausübung ihres Glaubens gestattet und muslimischen Geistlichen wurde die seelsorgerische Begleitung der Einheiten erlaubt. Die marokkanischen Söldner, die sich dem Kampf gegen Anarchie und Chaos und für die Wiederherstellung des authentischen Spaniens anschlossen, wurden somit zu wahren Spaniern. Dieses Bild entsprach dabei durchaus einer in Europa verbreiteten, romantisierenden und verklärenden Wahrnehmung von Stammeskriegern als Reaktion auf die rasanten Modernisierungsprozesse in den Industriestaaten. Die edlen Wilden erschienen dabei in einem viel besseren Licht als die ungebildeten proletarischen Massen. Zitiert nach Balfour, Ambras, Seite 280 FF. Eine solche Übertragung von Feindbildern entsprach dem stereotypen Denken der Kolonialoffiziere und war zweifellos unerlässlich zur Überwindung von Hemmschwellen unter den speziellen Bedingungen eines grausamen Bürgerkrieges. Entsprechend der ideologisch aufgeladenen Situation in Europa und vor allem im Hinblick auf die mit den Nationalisten verbündeten Regime in Italien und Deutschland spielten der Antimarxismus und der Kampf gegen den internationalen Kommunismus eine zentrale Rolle als theoretisches Gerüst zur Motivation der kämpfenden Einheiten. Gemäß der Verschwörungstheorie der Aufständischen war die Spanische Republik in die Hände des sowjetisch dominierten Kommunismus geraten und musste zerstört werden, auch um der schrittweisen Sowjetisierung Europas einen Riegel vorzuschieben.

Ja, unverkennbar die Stimme von Franz Josef Degenhardt. Unsere alten Lieder von damals und von dieser Zeit. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche vom 19. bis zum 26. April 2021. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Covid-Tourismus. Tausende Katalaninnen und Katalanen nutzten am vergangenen Wochenende die Aufhebung der Beschränkung des freien Grenzverkehrs zu Andorra aus und entflohen den Städten und Großstädten, um in dem winzigen Pyrenäenstaat ein Ferienwochenende zu verbringen. Seit dem vergangenen 8. Februar hat man vom nordkatalanischen Landkreis Alt Urgell aus freien Zutritt nach Andorra. Seltsamerweise hatte die Generalitat von Katalonien die Ausreise in Richtung Andorra verboten, doch die spanische Zentralregierung hatte das Verbot später gekippt. Jetzt darf man zwar nicht von einem Landkreis in einen anderen reisen, aber nach Andorra ist möglich. Pandemie-Unlogik. Dort im Zwergstaat in den Bergen sind alle Bars und Restaurants geöffnet. Es gibt keinen Toque de Queda, das heißt kein Ausgangsverbot am Abend. Geschickt nutzt die separatistische Landesregierung diesen Widerspruch aus, um gegen das böse Madrid zu schimpfen. Die Consejera de Presidencia und Sprecherin des Govern, Frau Meritxell Budó, erklärte, dass die Generalitat legale Maßnahmen ins Auge fasse, wenn am 9. Mai der Alarmzustand in ganz Spanien aufgehoben werde. Pedro Sánchez, der Präsident Spaniens, so Budó, denke mehr an die Wahlen in Madrid als an die Gesundheit der Bürger inmitten der vierten Covid-Welle. Monarchie und Alltag. Die Stadt Barcelona unter der Bürgermeisterin Ada Colau ließ am Samstag das Ehrenwappen für den Ex-König Juan Carlos, der ist geflohen und lebt im arabischen Exil, von Spanien am Obelisken auf der Plaza Cinc Dors entfernen. Die steinerne Platte mit dem Wappen wurde 1981 dort angebracht, um die Rolle des Königs bei der sogenannten Rettung der Demokratie während des Militärputschversuches am 14. Februar 1981 hervorzuheben und in Angedenken zu halten. Nun haben die Stadtväter und Stadtmütter basta gesagt. Schon 2007 hatte das Rathaus den Platz an der Diagonal und der Ecke Paseo de Gracia seinen alten Namen zurückgegeben. Cinc Dors. Das Rathaus begründete seine Entscheidung damit, dass das Wappen kontextfremd dort angebracht worden wäre, an einem Ort, der eigentlich die in der populären Tradition die historische Idee der Werte der Republik hochgehalten hatte und des Präsidenten Francesc Pi Maragall gedenken sollte. Der Sprecher der rechtskonservativen PP-Partei im Rathaus bezeichnete die Maßnahme als eine Schande und als Geldverschwendung durch Ada Colau mitten in der schlimmsten sanitären und ökonomischen Krise in der Geschichte Barcelonas. Stadtgeschichte Barcelona. Im Palau Robert an der Diagonal Ecke Paseo de Gracia gibt es die Ausstellung Drei Tage im April, Tres Días de Abril. 90 Jahre Verkündung der Republik. Die Ausstellung vereinigt 64 großformatige Abbildungen des historischen Moments, als Francesc Macià am 14. April 1931 vom Balkon des Palau de la Diputación verkündete: Bürger, die Volksvertreter haben soeben die Republik Katalonien ausgerufen. Eine halbe Stunde zuvor hatte Lluís Companys, selbsternannter Bürgermeister, bereits das Gleiche getan. Doch hatten beide dies unter der Flagge der republikanischen Trikolore getan, mit den Farben der Spanischen Republik. Die Ausstellung soll einen Blick auf die Ikonografie dieses Ereignisses bieten, wie der Macher der Ausstellung, Herr Oriol Dueñas, betont. Es gibt da viele Balkone und jubelnde Kindergesichter zu sehen. Visca la República erscholl es noch am gleichen Tag von zahllosen Balkonen in ganz Katalonien. Die Ausstellung kann bis zum 5. Mai besucht werden. Kino in Barcelona. Großereignis für alle Fans der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert. Sie befindet sich nämlich anlässlich der Vorführung ihres jüngsten Films Mama Maria im Rahmen des Filmfestivals BCN Barcelona in der Stadt. Die 68-jährige Charakterdarstellerin wird die Komödie Mama Maria vorstellen. Die Hubert spielt eine Übersetzerin der Polizei, die bei Verhören und Abhörprotokollen die Aussagen arabischer Drogenhändler übersetzt. Später werden wir noch über das Barcelona Filmfest Sant Jordi berichten. Hubert erklärte in einem Interview gegenüber El País, dass sie gerade mit zwei Theaterstücken beschäftigt ist. Der Zoo aus Glas von Tennessee Williams und der Kirschgarten von Tschechow. Fußballfieber ohne Maßen. Der FC Barcelona gewann am Samstag das Endspiel um die Copa del Rey, also den Königspokal, im La Cartuja-Stadion von Sevilla mit 4:0 gegen Athletic de Bilbao. Der Sieg in Pandemiezeiten und mit Plastikköpfen auf Planen als Fake-Zuschauerkulisse hat dem mit 1,2 Milliarden Euro verschuldeten Club seinen 31. Pokalsiegtitel gebracht. Katalanisches Labyrinth. Beim Warten auf die Bildung einer Landesregierung in Katalonien befinden sich alle wichtigen sozialen und politischen Bereiche in einer Art Lähmungszustand. Die Wohnungsnot ist von dringenden Sofortmaßnahmen abhängig. Die Pandemie braucht eine dringende Reform des Gesundheitswesens in Katalonien. Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit fehlen dringend benötigte Maßnahmen und Finanzhilfen. Im Erziehungswesen fehlt es an Lehrern und Lehrerinnen. Und Finanzierung natürlich, nach all den Kürzungen der Artur Mas-Regierung vor Jahren. Im Umweltbereich sind so gut wie alle Projekte zur ökologischen Transformation blockiert. Das neue Gesetz zur Bekämpfung der machistischen Gewalt ist noch nicht zur Anwendung gekommen. Das ist die Situation hier in Katalonien. Es existiert praktisch keine Regierung. Sant Jordi-Tag, Bücher und Rosen. Wieder ist der 23. April da, der Sant Jordi-Tag. Und wieder wird es ein pandemiebedingtes, reduziertes Ersatzevent geben. Schon letztes Jahr fiel der große Büchertag ja wegen Covid-Alarm aus, zumindest auf der Straße. Am 23. Juli vergangenen Jahres gab es dann eine Art kümmerliches Ersatz-Bücherverkaufsfest, größtenteils im Internet mit Bücherrabatt. Schon am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, also heute, morgen, übermorgen, dem 21. und dem 22. April, geben alle Buchhandlungen einen 5% Sant Jordi-Rabatt. Bücherstände mit Sicherheitsabstand sind erlaubt. Was es nicht mehr geben wird, sind diese gewaltigen Massen, die sich auf engstem Raume um die Bücherstände drängen. Katalanisches Labyrinth 2. Aufgrund der Blockadesituation fehlt es in Katalonien zudem an parlamentarischer Kontrolle und parlamentarischem Ablauf. Alle Aktivitäten der noch im Übergangsamt befindlichen Separatistenpolitiker finden hinter verschlossenen Türen statt. Keine Fragerunden im Parlament sind zugelassen. Keine Gesetzesvorlagen, keine Debatten über Impfmaßnahmen oder die Verwaltung der Subventionsfonds finden statt. Es existiert keine Regierung in Katalonien, aber ein Parlament mit 135 Abgeordneten, die seit Monaten herumsitzen und fürs Nichtstun ihre Gehälter kassieren. Vor 445 Tagen hatte der Ex-Präsident Quim Torra Wahlen angekündigt. Vor 119 Tagen unterschrieb sein Zwangsvizepräsident Aragonés den Wahlaufruf. 51 Gesetzesvorlagen der vorherigen Regierung wurden fallen gelassen. 300 Anträge für politische Arbeit, Vorschläge und Reformen sowie zahllose parlamentarische Anfragen verstauben in den Parlamentsbüros. Die katalanischen Medien veröffentlichten an diesem Montag Fotos, auf denen der Ersatz- oder Interimspräsident in Funktion der inaktiven Generalitat zu sehen ist, wie er zwischen den vier Säulen auf der Plaza España die Faust schwingt und ein Transparent vor dem Rednerpult hat. Transformant Barcelona und erfordert eine Loslösung von Spanien. Das ist das große Programm dieser Leute. Erinnert sich jemand an die humanitäre und sanitäre Krise in den katalanischen Altersheimen mit Tausenden von Toten und Tausenden von weggesperrten alten Menschen? Nein, Visca la República. Erinnert sich noch jemand an die Forderung der PAH, die Zwangsräumungen zu beenden und das Gesetz 17/2011 wieder in Kraft zu setzen, das vom Verfassungsgericht einkassiert wurde. Dieses Gesetz zum Schutz der von Zwangsräumungen bedrohten Menschen sollte die Immobilienhaie verpflichten, bei Räumungen Ersatzwohnraum mitzufinanzieren. Nein. Katalonien schafft sich ab. Es regiert nicht, will aber auch, dass niemand anderes es regiert. Thema Bürgermeisterin Ada Colau und Twitter. Bürgermeisterin Ada Colau hat letzte Woche verkündet, dass sie vorerst ihr Twitter-Account auf Eis legen werde. Sie begründete dies mit einer Art Twitter-Überdruss. Sie sei ohne Twitter eine bessere Person, sagte sie. Das war nicht immer so. Der Kurztextdienst mit dem Zwitschervögelchen war jahrelang ein beliebtes Kommunikationsinstrument, sowohl von Ada Colau als auch anderer Podemos-Aktivistinnen, um ihre Anhängerschaft in Sekundenschnelle zu erreichen und auf neue Formeln und Strategien und Meinungen etwa im Wahlkampf einzuschwören. Jetzt sagte Colau, dass es in der Politik zu viel Lärm und Testosteron gäbe und sie die Tyrannei des permanenten Dabeiseins satt habe. Colau hatte zuletzt 918.000 Anhänger und Anhängerinnen auf Twitter. In 11 Jahren hat sie 22.000 Tweets geschrieben. Ihr letzter Tweet zwitscherte: Ich schalte Twitter ab. Bis morgen. Rape Culture, Vergewaltigerkultur in Barcelona. Ein neuer Fall von Vergewaltigung mittels K.O.-Tropfen ereignete sich am Samstag in Barcelona. Eine junge Frau war das Opfer. Sie zeigte die Vergewaltigung an. Zwei Verdächtige wurden verhaftet. 2019 erfassten die Mossos de Esquadra 2.498 Fälle von sexuellen Aggressionen und Sexualdelikten in der Stadt. Im Durchschnitt waren das 6,8 Fälle pro Tag. Doch geht man von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus, weil die meisten Fälle bekanntlich nicht zur Anzeige gebracht werden. Slang. Slang. Smoke ein bisschen shit, roll mit der Click, wollen meine Clip, ich geb kein Fick. Talk ein bisschen shit, wollen in die Click, komm für die Clip, ich geb kein Fick. Bin das Feindbild, hol mir alles wie gewohnt, weil's meins ist. Meditiere auf den Track, verliere mich im Geiste. Poste keine Storys, sag alles aus mit einem Bild. Das ist Fubu, das ist die Air Max, das ist die 90s. Nation wie Zulu, verkehre nur in meinem Kiez. Wally P, kick die Drums, verliere mich auf seinem Beat. Ihr kommt alle niemals klar auf mein Steam. Mein Ziel ist realster Shit seit Lauryn Hill. Try me. Und wir reden mit dem Slang. Schwestern sind die Gang. Jumpen auf den Jam. Fans sind meine Fans. Reden mit dem Slang. Schwestern sind die Gang. Jumpen auf den Jam. Doch frag mal deine Fans. Und ich streit mit keiner Sis, die im Biss ist. Ich mach Money, du machst Money, ist doch cool Business. Doch diese Jungs in deiner Crew behandeln dich nur gut, solange du Hits bringst und Hits bringst und Hits bringst. Ich zähl mein Geld selbst, unterschreib Verträge selbst. Die mit Manager, Booker, Labels, alles selbst. Willkommen in meiner Welt, mir egal, was der Rest der Szene vor mir hält. Und wir reden mit dem Slang, Slang. Schwestern sind die Gang, Gang. Jumpen auf den Jam, Jam. Fans sind meine Fans. Reden mit dem Slang, Slang. Schwestern sind die Gang, Gang. Jumpen auf den Jam, Jam. Doch frag mal deine Fans. Smoke ein bisschen Shit, roll mit der Click. Wollen meine Clit, ich geb keinen Fick. Talk ein bisschen Shit, wollen in die Click. Komm für die Clit, ich geb keinen Fick. Smoke ein bisschen Shit, roll mit der Click, wollen meine Clit, ich geb kein Fick. Talk ein bisschen Shit, wollen in die Click, komm für die Clit, ich geb kein Fick. Und du twerkst drauf, ja, yeah. Gib nen Twerk, gib nen Twerk drauf, ja, yeah. Und du twerkst drauf, ja, yeah. Gib nen Twerk drauf, ja, yeah. Und du twerkst drauf, ja, yeah. Gib nen Twerk drauf, yeah. Und du twerkst drauf. Gib nen Twerk drauf. Twerk, twerk. Twerk, twerk. Twerk, twerk. Who's that bitch? Aus der Zeitschrift Le Monde Diplomatique seit langem mal wieder eine profunde Analyse, diesmal zum Thema Mafia und 'Ndrangheta. Giovanotto, lei è accusato di appartenere alla mafia. Ma che mafia è mafia? Per Tommaso Santissima, io ho sempre fatto miei badai. Bocca che non parla. In den Ritzen des Staates. Die italienische Mafia hat ihre eigenen Gesetze. Allein mit juristischen Mitteln ist sie nicht zu besiegen. Von Giovanni Gherardi. Seit dem 13. Januar findet im Gerichtsbunker von Lamezia Terme in der kalabrischen Provinz Catanzaro, der ärmsten Region Italiens, ein Mammutprozess statt. Vor dem Hintergrund des Strafverfahrens gegen mutmaßliche 'Ndrangheta-Mitglieder lohnt sich ein genauerer Blick auf die italienische Mafia und ihre verschiedenen Zweige. Die kalabrische 'Ndrangheta, die sizilianische Cosa Nostra, die neapolitanische Camorra und die apulische Sacra Corona Unita. Die Dimensionen des Prozesses sind beeindruckend. 355 Angeklagte, gegen die 438 Tatvorwürfe vorliegen, 600 Anwälte, 30 Zivilparteien, dazu Journalisten aus aller Welt. Ein 3300 Quadratmeter großes Callcenter wurde zum hochgesicherten Verhandlungssaal umgerüstet und mit modernster Netzwerktechnik ausgestattet. In diesem monumentalen Gerichtssaal will der leitende Staatsanwalt Nicola Gratteri Licht ins Dunkel der Beziehungen bringen, die von der 'Ndrangheta zur Politik und zur Wirtschaft gesponnen werden, wobei die Kontakte zu den lokalen Eliten offenbar über die Freimaurerlogen liefen. Die Liste der Anklagepunkte ist lang: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Tötungsdelikte, Erpressung, Wucher, Geldwäsche, Veruntreuung öffentlicher Gelder. Dem Prozess gingen 4 Jahre Ermittlungsarbeit voraus. Der Staatsanwalt steht wegen wiederholter Morddrohung unter verschärftem Polizeischutz. Das Verfahren läuft unter dem Namen Rinascita-Scott-Prozess, wobei Rinascita, Neugeburt, die erhoffte Befreiung der Region von der Mafia beschwört und Scott an einen 2015 verstorbenen FBI-Agenten erinnert, der Gratteri half, die Verflechtung zwischen den kolumbianischen Drogenkartellen und der 'Ndrangheta zu entwirren. Am 13. Januar 2021 war der Staatsanwalt früh auf den Beinen. Schon um 8.30 Uhr erklärte er vor den Fernsehkameras, damit die Delikte nicht verjähren, sei Eile geboten und man solle den Ermittlern der Staatsanwaltschaft und den Vollzugsbehörden vertrauen. Gratteris Aufruf an die Öffentlichkeit weckt mannigfache Erinnerungen an zahllose dunkle Geschäfte, an parlamentarische Berichte, der erste über die Mafia datiert von 1876, an eine ganze Galerie von Helden, Verbrechern und Staatsanwälten, die allesamt zur Geschichte Italiens gehören. Das gilt auch für den Anti-Mafia-Parlamentsausschuss, den es schon seit 1962 gibt, und Lehrstühle an Universitäten wie Rom und Pavia, die dem Studium der Mafia gewidmet sind. Erinnerungen werden auch an einen anderen Maxi-Prozess aus den Jahren 1986-87 wach, bei dem in Palermo die Cosa Nostra auf der Anklagebank saß. Das Verfahren bedeutete das erste entschlossene Eingreifen des Staates und endete mit harten Urteilen. Die Freiheitsstrafen ergaben eine Summe von 2.665 Jahren. Im kollektiven Gedächtnis Italiens blieben auch die albtraumhaften Bilder des Attentats, mit dem sich die Mafia am 23. Mai 1992 für den Prozess in Palermo rächte. Ein Autobahnabschnitt in Sizilien, zerfetzt von 500 Kilogramm Sprengstoff, die Leichen des Richters Giovanni Falcone, seiner Frau und 3 Personenschützer. Der Anschlag vom Mai 1992 war eine Zäsur in der italienischen Geschichte. Seitdem hat der Staat seinen Kampf gegen die Mafia deutlich intensiviert. Die Cosa Nostra kam immer mehr von ihren spektakulär brutalen Gewaltakten ab. Unter ihrem neuen Boss Bernardo Provenzano 1995 bis 2006, dem Nachfolger von Salvatore Toto Riina, verlegte sie sich auf eine Strategie des Abtauchens und agierte fortan im Verborgenen. Woher kommt der Ausdruck Mafia? Laut Giuseppe Pitre, 1841 bis 1916, ist die Bedeutung, die dieses Wort im Laufe der Zeit angenommen hat, beinahe unmöglich zu definieren. Der Spezialist für die volkstümlichen Traditionen Siziliens spricht von einer mafiösen Mentalität. Gemeint ist eine Lebenseinstellung, zu der bestimmte Verhaltensregeln und eine eigene Rechtsprechung außerhalb von Gesetz und Staat gehören. 1960 definierte der sizilianische Schriftsteller Leonardo Sciascia in seinem Roman Der Tag der Eule die Cosa Nostra als ein System, das die Machtinteressen einer Klasse wahrnimmt, die wir mehr oder weniger als bürgerlich definieren können. Laut Sciascia entsteht dieses System nicht in einem staatlichen Vakuum, sondern aus der Mitte des Staates. Die Mafia ist im Grunde nichts anderes als ein parasitäres Bürgertum, das sich nicht unternehmerisch, sondern ausbeuterisch betätigt. Eine andere Definition steht häufig als Graffiti auf Wänden und Mauern. Die Mafia ist ein Riesenhaufen Scheiß. Doch mit Beschimpfungen allein ist das Phänomen nicht wirklich zu erfassen und erst recht nicht zu bekämpfen. Die Mafia produziert tatsächlich einen Riesenhaufen, aber der besteht aus all den Wertsachen, die sie sich mit Gewalt und Korruption ergaunert. Zigaretten, gefälschte Markenartikel, Drogen, Waffen und Geld. Zudem hat sich längst eine richtige unternehmerische Mafia herausgebildet, die sich aufs Verwalten, Organisieren und Akkumulieren versteht. Mit differenzierten Rollen wie Chef, Aufseher, Vertreter, Teilhaber, Geschäftspartner, Erzeuger, Zulieferer, Abnehmer und Verkäufer. Die Mafia macht und diktiert ihre eigenen Gesetze, geht Kompromisse ein, führt Verhandlungen, organisiert Schlichtungsverfahren. Sie ist im Grunde ein eigenes Staatsgebilde, das in den Ritzen des italienischen Staates nistet und gedeiht. Alles begann mit der Entstehung der italienischen Nation, doch die Einigung Italiens im Jahr 1861 war zugleich die Geburt der so schwierigen wie schmerzlichen Mezzogiorno-Frage. Der unterentwickelte Süden des Landes war in dem neuen Staat faktisch eine minderwertige Region. Die junge Nation zerfiel in zwei Teile, die sich wirtschaftlich, politisch und zivilgesellschaftlich auseinanderentwickelten, wie die Organismen auf separaten Evolutionspfaden. Das Bürgertum der früheren Regionalstaaten Norditaliens, die ihre Wirtschaftskraft im Kontakt mit den Nachbarländern entfaltet hatten, übernahm rasch die politische Hegemonie. Im wirtschaftlich rückständigen und infrastrukturell unterentwickelten Süden dominierten die Landeigentümer. Diese Latifundisten verbündeten sich aus Angst vor einer Revolte der bäuerlichen Bevölkerung, wie selbstverständlich mit der Mafia. Die bestand damals aus vielen bewaffneten Banden, die auch schon gegen den Vater des Vaterlandes, Giuseppe Garibaldi, gekämpft hatten, weil dieser den Bauern versprochen hatte, das Land neu zu verteilen. Die Mafia wurde zum bewaffneten Arm der Großgrundbesitzer und verhinderte die Umverteilung von Grund und Boden. Der neu gebildete italienische Staat war sehr unbeliebt, weil er Steuern erhob und mit der Einführung der Wehrpflicht den armen Bauernfamilien dringend benötigte Arbeitskräfte entzog. Wo sich Widerstand regte, setzte der Staat seine Anordnungen und Befugnisse mit Hilfe der Carabinieri durch, die im Mezzogiorno wie ein Fremdkörper wirkten. All das stärkte die Mafia und ihren Rückhalt bei Teilen der Bevölkerung. Die Mafia-Kultur orientiert sich an traditionellen Werten der süditalienischen Volkskultur. In den Aufnahmeritualen, das jedes neue Mitglied durchlaufen muss, werden Werte und Eigenschaften wie Tapferkeit, Leistung, Mut und ehrenhaftes Verhalten beschworen. Diese aus alten Zeiten überkommenen Tugenden interpretiert und nutzt die Mafia natürlich auf ihre eigene Weise und entsprechend ihre eigentlichen Ziele. Auch die 'Ndrangheta ist aus diesem archaischen Nährboden erwachsen und hat sich im Lauf der Jahrzehnte stetig gewandelt. Im Schutz der immergrünen Macchia-Vegetation des Aspromonte-Massivs hatten sich die 'Ndranghetisti bis in die 1980er Jahre auf Schutzgelderpressung und Entführungen spezialisiert. Als sich die Organisation mit dem Einstieg ins Drogengeschäft zu einem internationalen Verbrechens- und Kokainhandelskonzern entwickelte, hielt sie an ihren Regeln und Werten fest. Damit wurde sie zu einem Amalgam von Archaik und Moderne, Tradition und Innovation, primitiven Ritualen und moderner Unternehmerkultur. Ihre Initiationsriten blieben unverändert, Reinigung des Ortes, esoterische Formeln, Blutaustausch. Aber das Personal eignet sich die neuesten Errungenschaften an, um etwa mit Hilfe modernster Digitaltechnologien die Gewinne aus ihren Internetgeschäften zu waschen. Eine Schlüsselrolle spielt in der Mafia-Kultur das Gefängnis. Es ist der Ort, an dem die Mitglieder sich bewähren und ihre Ausbildung erfahren. Dort lernen die Mafiosi, mit Fäusten, Messern und Stöcken umzugehen und können sich mit den erworbenen Auszeichnungen in der Organisation hocharbeiten. Etymologisch stammt das Wort 'Ndrangheta oder auch 'Ndranghita vom griechischen aner agathos ab, bezeichnet also einen Bund tadelloser Männer, der das Territorium bestimmter 'Ndrine, Clans oder Familien durchsetzt und kontrolliert. Die ganze Widersprüchlichkeit der kalabrischen Organisation, die bis in ihren Namen hinein von einer Macho-Kultur geprägt ist, zeigt sich an der zentralen Rolle der Mutter. Sie hat eine symbolische Funktion und ist das verbindende Element der Ndrina. Der Clanchef, der die Gruppe zusammenhält, wird Il Mama Santissima genannt, der Allerheiligste Mutter. Im Unterschied zur Cosa Nostra oder Camorra lassen sich bei der 'Ndrangheta nur sehr wenige Mitglieder als Kronzeugen der Anklage gewinnen. Und noch ein Faktor spielt eine wichtige Rolle. Gerade in Kalabrien ist der Männeranteil im Zuge mehrerer Auswanderungswellen massiv geschrumpft. Damit fällt den Frauen, in Abwesenheit der Familienväter wie der staatlichen Autorität, die Aufgabe und die Macht zu, das soziale Leben zu organisieren. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum die 'Ndrangheta die Gesellschaft so tief und bis in alle Poren durchdringt. Um diese Realität zu erfassen, muss man auf Stereotypen und Vereinfachungen verzichten, die zum Beispiel lauten, die Mafia sei ein rein kriminelles Phänomen, das nur durch die Polizei und die Gerichte zu bekämpfen sei, die Mafia werde vom Gros der Bevölkerung als Fremdkörper empfunden, die Mafia sei eine Krankheit und somit ein unabänderliches Schicksal. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Mafia eines Tages in der Versenkung verschwindet. Ein längst legendärer Satz des Richters Giovanni Falcone lautet: Die Mafia ist ein menschliches Phänomen und wie jedes menschliche Phänomen hat sie einen Anfang, macht eine Entwicklung durch und wird auch ein Ende haben. Die Frage ist nur, wann und wie das Ende kommt. Die Vorstellung, der Sumpf ließe sich durch spektakuläre Prozesse und Festnahmen trockenlegen, mag notwendig und hilfreich sein, aber sie ist illusorisch. Deshalb, erklärte Falcone weiter, wenn wir die Mafia wirksam bekämpfen wollen, dürfen wir sie nicht zum Ungeheuer stilisieren. Sie ist weder ein Krake noch ein Krebsgeschwür. Wir müssen anerkennen, dass sie uns ähnlich ist. Im Kampf gegen die Mafia muss das Hauptziel sein, deren weitere Ausbreitung zu verhindern. Deshalb kommt der Bildung eine entscheidende Rolle zu. Der ideale Ort, um den Widerstand zu organisieren, ist die Schule. Wie Staatsanwaltschaft Gratteri betont, müsse alles getan werden, den jungen Menschen eine ablehnende Grundhaltung gegenüber den Werten der Mafia zu vermitteln. So sah es auch der 1992 ermordete sizilianische Richter Paolo Borsellino. Wenn die Jugend diesen Werten eine Absage erteilt, wird die allmächtige und geheimnisumwitterte Mafia sich auflösen wie ein schlechter Traum. Das setzt natürlich einen starken und untadeligen, einen schützenden und bürgernahen Staat voraus. Die Mafia unterstützt die Familien ihrer inhaftierten oder in Schwierigkeiten geratenen Mitglieder, auch finanziell. Damit steht der Staat in Kalabrien bei einer regionalen Arbeitslosenrate von 20,1% gegenüber 9,2% in ganz Italien vor einer Herkulesaufgabe. Auf die Frage, wie die Mafia zu bekämpfen sei, reagierte der kalabrische Schriftsteller Saverio Strati mit einer Feststellung, die er auch auf sich selbst bezog. Ich glaube, wir, die Menschen hier im Süden, haben alle eine Mafia-Mentalität. Jeder von uns kümmert sich nur um seine eigenen Belange, um die eigene Sippschaft, die Familie. Jeder von uns möchte, wenn er von einer Institution oder einem Geschäftspartner etwas will, sofort bedient werden. Wir haben noch nicht gelernt, uns hinten anzustellen. Das mag wie ein unerhebliches Detail anmuten, aber solange wir nicht bereit sind, uns in die Schlange einzureihen, wird die Mafia wachsen und gedeihen. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Giovanni Gerardi ist Präsident der Sektion Alto Crotonese des Istituto Calabrese Raffaele Lombardi Satriani per la Ricerca Folclorica e Sociale und ehemaliger Bürgermeister von Petilia Policastro in Kalabrien. Le Monde Diplomatique Mixtape. Einmal im Monat informiert die Le Monde Diplomatique, deutsche Ausgabe, über alle Entwicklungen in der internationalen Politik. Im Byte FM Mixtape der LMD schlagen wir den Bogen von der Politik zur Musik. Informativ, assoziativ, Diplomatique. Das LMD Mixtape. Alle vier Wochen, immer am zweiten Donnerstag im Monat, von 12 bis 13 Uhr auf Byte FM. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! We'll be right back. tutto grigio scuro, tutto freddo, freddo. Cenere polvere, suono e fumo, parole vuote, grigio scuro. La pazzia mi riscalda, viene il diavolo e mi prende in braccio. Finalmente io non sogno più, finalmente non ci spero più. E gli amici sono nebbia bianca, tutto freddo, intorpidito, cenere e polvere, suono e fumo, parole vuote, grigio scuro, la pazzia mi riscalda. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 19. bis zum 26. April 2021. Die erste Nachricht kommt aus Spanien. Faschismusgefahr in Spanien. Eine Waffenwerkstatt auf Teneriffa wurde ausgehoben. Verbindungen zu Neonazis gelten als wahrscheinlich und faschistische Angriffe häufen sich. Zu diesem Thema hat Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt einen umfangreichen Artikel veröffentlicht. Ich lese ihn einmal in Auszügen vor. In Santa Cruz auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa sind ein Waffendepot und eine Werkstatt, in der Waffen mit Hilfe von 3D-Druckern hergestellt wurden, von Polizisten sowie Zollbeamten ausgehoben und der Besitzer festgenommen worden. Die Razzia, die bereits am 14. September 2020 stattgefunden hatte, war bislang von den Ermittlungsbehörden geheim gehalten worden. Am Sonntag machte die Polizei den Schlag in einer Pressemitteilung öffentlich. Demnach konnten bei der Aktion 3 3D-Drucker sowie mehrere Kurz- und Langwaffen sichergestellt werden. Ein Kommando der Sondereinheit TEDAX sei in die Wohnung vorgerückt, da dort auch ein Lager mit gefährlichen chemischen Substanzen gesichert werden musste. Zudem stießen die Ermittler auf Neonazi-Propaganda, darunter auch Symbole der deutschen Wehrmacht. Dass es sich bei den Festgenommenen um einen Einzeltäter handelt, darf bezweifelt werden. Laut Pressemitteilung der Polizei verkaufte der Mann seine Waffen über das Internet, was zumindest eine gewisse Vernetzung in der entsprechenden Szene vermuten lässt. Auf einer Pressekonferenz betonten die spanischen Beamten, dass es sich bei der ausgehobenen Waffenwerkstatt um den ersten Fund dieser Art in Spanien handle. Auch dass beispielsweise der Rechtsterrorist, der 2019 ein antisemitisches Attentat in Halle verübt hatte, eine selbstgebaute Waffe aus einem 3D-Drucker benutzt hatte, betonten die Ermittlungsbehörden. Nicht nur auf den Kanaren, in ganz Spanien werden Faschisten derzeit aktiver. gewalttätiger und sichtbarer, angestachelt unter anderem durch die Rassisten der ultranationalistischen Partei Vox. Sie stellte Anfang der Woche ein Plakat anlässlich der für den 4. Mai geplanten Regionalwahl auf der Plaza del Sol in Madrid auf, das einen vermummten Jugendlichen sowie eine ältere Frau zeigt. Versehen ist das Bild mit der Aufschrift »Ein MENA«, spanisch abwertend, für einen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, 4.700 Euro im Monat, deine Oma 426 Euro Rente pro Monat. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Partei wegen des Verdachts der Anstiftung zum Hass eingeleitet. Im Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete der Kandidat des Linksbündnisses Unidas Podemos und vorherige Vizechef der spanischen Zentralregierung, Pablo Iglesias, die Wahlwerbung als Nazi-Propaganda. Auch er und seine Formation geraten zunehmend ins Visier von Neonazis und Ultrarechten. So kam es Anfang April zu einem Brandanschlag auf das Lokal der Linkspartei Podemos in der südspanischen Stadt Cartagena, bei dem großer Sachschaden entstand. Dass keine Menschen verletzt wurden, ist angesichts des Umstands, dass das Lokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses lag, nur den glücklichen Umständen geschuldet. Am Wochenende wurden derweil mehrere Mitglieder der Neonazi-Gruppe Bastion Frontal in Madrid von der Polizei festgenommen. Waffen wie Messer und Macheten wurden sichergestellt. Mehrere Anhänger besagter Gruppen hatten Iglesias eine Woche zuvor vor laufender Kamera auf offener Straße bedrängt und beleidigt. Am 28. März attackierten maskierte Neonazis ein Nachbarschaftszentrum in Coslada bei Madrid. Bewaffnet mit Schlagstöcken demolierten sie den Ort. Am Dienstag veröffentlichte das Madrider Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Bericht unter dem Titel »Von Neokons bis Neonazis – die radikale Rechte im spanischen Staat«, koordiniert vom Journalisten Miquel Ramos. Bereits im Januar hatte Ramos, ein Kenner der radikalen Rechten in Spanien, gegenüber der Online-Zeitung El Salto Diario erklärt: Obwohl alle Sicherheits- und Terrorismusexperten internationaler Organisationen davor warnen, dass der Terrorismus der extremen Rechten eine mit dem Dschihadismus vergleichbare Bedrohung darstellt, werden die Aktivitäten bewaffneter Neonazi-Gruppen in Spanien nicht als Fälle von Terrorismus eingestuft. In seinem Beitrag zur veröffentlichten Recherche zeigt er auf, dass bei Verhandlungen über ultrarechte Gewalttaten nur in den wenigsten Fällen ganze Organisationen vor Gericht landen. In der Konsequenz gilt in Spanien lauter Einzelfälle. Jetzt können die Milliarden kommen. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt Deutschland, an dem 750 Milliarden Hilfsfonds mitzuwirken. AfD-Gründer Bernd Lucke ist mit seiner Klage vorerst gescheitert. Eine Nachricht aus Freiburg. Die EU darf 750 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, um damit einen gewaltigen Wiederaufbaufonds zur Linderung der Corona-Folgen zu finanzieren. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt einen Eilantrag von AfD-Gründer Bernd Lucke abgelehnt, der das verhindern wollte. Das EU-Programm trägt den schönen Namen Next Generation EU und soll die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie in den 27 EU-Mitgliedstaaten eindämmen. Dabei sollen die EU-Staaten 390 Milliarden Euro als nicht zurückzahlbare Zuschüsse erhalten und weitere 360 Milliarden Euro als Darlehen. Wenn die EU auf dem Kapitalmarkt als Schuldnerin auftritt, können hochverschuldete EU-Staaten wie Italien von günstigeren Zinsen profitieren. Das Konjunkturprogramm soll den digitalen und ökologischen Wandel der EU-Staaten finanzieren, aber auch Bildung und den sozialen Zusammenhalt. Die EU-Kommission erhofft sich einen Wachstumsimpuls von jährlich 2%. Die Summe von 750 Milliarden Euro soll bis 2026 an den Kapitalmärkten aufgenommen und bis 2058 zurückgezahlt werden. Dieser Eigenmittelbeschluss wurde auf EU-Ebene im Dezember 2020 gefasst. Zudem zustimmen müssen auch alle nationalen Parlamente. Der Bundestag votierte am 25. März mit großer Mehrheit für den Aufbaufonds. CDU-CSU, CSU, SPD, FDP und Grüne stimmten dafür, die AfD stimmte dagegen, die Linke enthielt sich. Doch einen Tag später verbot das Bundesverfassungsgericht dem Bundespräsidenten per einstweiliger Anordnung die Unterzeichnung des Gesetzes. Es sollte damit bis zur Entscheidung über vorliegende Eilanträge warten. Üblicherweise wird so etwas per Telefonanruf geklärt. Hier machte das Gericht den Vorgang aber öffentlich. Kläger war der Hamburger Volkswirtschaftsprofessor Bernd Lucke, der 2013 die AfD gegründet hatte und heute zur Kleinpartei Konservativ-Liberale Reformer gehört. Unterstützt wurde er von einem Bündnis Bürgerwille und 2.281 Bürgerinnen. Lucke behauptete, dass die EU mit den Wiederaufbaufonds ihre Kompetenzen aus den EU-Verträgen überschreite. Verletzt sei ein angebliches Verschuldungsverbot und das Beistandsverbot, das eine Übernahme fremder Schulden ausschließt. Lucke befürchtet, dass die EU die aufgenommenen Schulden nicht zurückzahlen kann und dann die Mitgliedstaaten einspringen müssen, wobei letztlich möglicherweise allein Deutschland zahlungsbereit wäre. Dieses Risiko dürfe Deutschland nicht eingehen, so Lucke. Der Bundestag habe seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung verletzt und damit auch die Verfassungsidentität Deutschlands, so die Verfassungsbeschwerde. Doch Karlsruhe lehnte den Eilantrag von Lucke nun schneller als erwartet ab. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte sich offensichtlich beeilt, um die Unruhe im Rest der Europäischen Union aufzulösen. Eine summarische Prüfung der Richterinnen ergab, dass die Verfassungsidentität Deutschlands nicht ernsthaft gefährdet sei. Selbst wenn alles zusammenbricht und Deutschland die EU-Schulden ganz alleine zurückzahlen müsste, wäre dies eine verkraftbare jährliche Summe von rund 21 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt hat derzeit ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro. Auch eine Folgenabwägung sprach gegen Lukes Antrag. Wenn die Unterschrift des Bundespräsidenten bis zum Abschluss des Hauptsachenverfahrens in einigen Jahren unterbleiben müsste, könne dies erhebliche Folgen für die EU-Wirtschaft und die deutsche Stellung in Europa haben. Immerhin beruhte der Wiederaufbaufonds auf einer deutsch-französischen Initiative. Das Urteil im Fall George Floyd ist da. Schuldig. Guilty. Washington. Selten klang das Wort süßer als am Dienstag in den USA, schreibt die Taz. Selten löst es zugleich so große Überraschung und so viel Erleichterung aus. Kaum hatte Richter Peter Cahill in Minneapolis am späten Nachmittag die Entscheidung der Geschworenen über den Ex-Polizisten Derek Chauvin verkündet, ging ein lautes, tiefes Stöhnen durch die Menschenmenge, die sich vor dem Gericht versammelt hatte. An zahlreichen Orten im Land folgten Tränen, Freudenstänze und Hubkonzerte, die bis tief in die Nacht dauerten. Im Namen der Familie von George Floyd sagte sein Bruder Philonis bei einer ersten Pressekonferenz: Wir können jetzt wieder atmen. US-Präsident Joe Biden erklärte in einer Ansprache an die Nation, dass der Mord bei vollem Tageslicht die Scheuklappen von dem systemischen Rassismus gerissen hat. Auf den Nachrichtenkanälen im Fernsehen begann ein langer Abend, an dem mehr schwarze Interviewpartnerinnen zu Wort kamen als sonst. Es war Mord und es war Totschlag. Derek Chauvin, der Polizist, unter dessen Knie der gefesselte Unbewaffnete und um sein Leben flehende George Floyd am 25. Mai vergangenen Jahres seinen letzten Atemzug getan hat, ist in allen Punkten schuldig. Zu diesem klaren Ergebnis kamen die 12 Geschworenen in Minneapolis. Sie haben dafür weniger als 2 Tage gebraucht. Der verurteilte Derek Chauvin, der während seines Prozesses geschwiegen und seinen Blick nur selten von dem gelben Notizblock, auf dem er sich Aufzeichnungen machte, abgewandt hatte, reagierte auch auf das Ende ohne Worte. Er hielt seine Hände auf dem Rücken, ließ sich Handschellen anlegen und abführen. In 2 Monaten wird er sein exaktes Strafmaß erfahren. Nach dem dreifachen Schuldspruch kann es mehr als 40 Jahre Gefängnis bedeuten. Nach Jahren von Polizeigewalt gegen Schwarze und People of Color, wie das so schön heißt, die nur in seltenen Ausnahmefällen zu Anklagen und kaum je zu Verurteilungen geführt haben, unterscheidet sich das Urteil von Minneapolis radikal von der bisherigen Polizei- und Justizgeschichte. Musik. Thema Pressefreiheit in Deutschland, Berlin. Die Bundesländer wollen die fast 30 Jahre alten Verhaltensgrundsätze für Polizei und Presse überarbeiten. Unter Beachtung von Erkenntnissen der jüngeren Vergangenheit im Zusammenhang mit Angriffen auf Medien sei es erforderlich, eine grundsätzliche Aussage zu Schutzmaßnahmen der Polizei zu treffen, heißt es im Abschlussbericht einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe, der der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch vorlag. Die Arbeitsgruppe wurde im vergangenen Jahr von einem Arbeitskreis der Innenministerkonferenz beauftragt, die bisherigen Grundsätze zu überprüfen. Der Entwurf soll mit dem Deutschen Presserat abgestimmt werden. Dieser hatte bereits im Dezember von der Polizei mehr Schutz für Berichterstatter und Demonstranten gefordert. Thema schnelles Essen in Deutschland. Uber bringt Eats nach Deutschland. London. Uber steigt ins Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland ein, das aktuell von Lieferando beherrscht wird. Der sogenannte Fahrdienstvermittler will seinen Dienst über Eats in einigen Wochen zunächst in Berlin starten, wie der zuständige Unternehmensmanager Pierre-Dimitri Gorkotti der Financial Times in der Mittwochausgabe sagte. In der Corona-Krise wurden Essenslieferungen für Uber zu einem deutlich wichtigeren Geschäftsbereich, während es bei Fahrdiensten Einbrüche gab. Zum Thema Kanzlerkandidatur von Frau Annalena Baerbock schreibt die Junge Welt einen Kommentar. Da heißt es, die Grünen seien zu allem bereit. Co-Vorsitzende Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert. Sie hat sich mit Engagement für Aufrüstung und mit Russland-Hetze qualifiziert. So die Junge Welt. Der Grünen-Bundesvorstand bestimmte seine 40-jährige Co-Vorsitzende Annalena Baerbock am Montag zur ersten Kanzlerkandidatin der Partei. Sie erklärte im Anschluss an die Sitzung, sie strebe eine Politik für die gesamte Breite der Gesellschaft an. Als Schwerpunkt nannte sie den Klimaschutz. Bis auf die AfD reagierten die anderen im Bundestag vertretenen Parteien mit Wohlwollen und stellten einen fairen Wahlkampf in Aussicht. Baerbock muss noch auf einem Parteitag im Juni offiziell nominiert werden, was aber als Formsache gilt. Sie soll zudem mit Co-Parteichef Robert Habeck als Spitzenduo zur Bundestagswahl am 26. September antreten. Baerbock erklärte, Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe meiner Generation. Die Politik der neuen Bundesregierung müsse Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab machen. Sie räumte zugleich ein, dass sie bislang über keinerlei Regierungserfahrung verfüge, bringe aber einen klaren Kompass und Lernfähigkeit mit. Baerbock, die einen Master in Völkerrecht hat, steht gemeinsam mit Habeck seit Januar 2018 an der Spitze der Grünen. CDU-Chef Armin Laschet behauptete, er freue sich auf einen fairen Wahlkampf. CSU-Chef Markus Söder hat in München zuvor gesagt, es werde zwischen Union und Grünen um Platz 1 gehen. Er strebt ebenso wie Laschet die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU an und erklärte mit Blick auf eine Online-Tagung des CDU-Bundesvorstandes, die Laschet für 18 Uhr am Montag zu diesem Thema einberufen hatte, er werde jedes Ergebnis ohne Groll akzeptieren. Seit dem Aufstieg Baerbocks zur Partei-Co-Vorsitzenden der Grünen ließen ihre Bekenntnisse zu Kapital, Aufrüstung gegen Russland und China und zu allem Übrigen, was deutsche Konzern- und Staatsmedien verordnen, nichts zu wünschen übrig. So hat für sie zum Beispiel die Ukraine-Krise gezeigt, dass die eigene Bündnisverteidigung zentral für unsere polnischen und baltischen Partner ist. Daher gehe es um flexible, schnell verlegbare Einheiten im Bündnisgebiet, genauso um Gefährdungslagen wie Cyberattacken, eine neue Form der Kriegsführung. Wenn Russland im Kaukasus Frieden stifte, erklärte sie zum Krieg um Bergkarabach, dann sei das für die Menschen in der Region und den demokratischen Prozess in Armenien fatal, aber auch für die Friedensrolle, die sich die EU mal gegeben hat. Folgerichtig setzt sie sich für mehr Investitionen in die Bundeswehr ein, damit Gewehre schießen und Nachtsichtgeräte funktionieren. Ihre Sicht auf die Gasleitung Nord Stream 2 überholt die der USA an Feindseligkeit und läuft auf Interessensvertretung für US-Fracking-Gas hinaus. Die Ostsee-Pipeline verstoße gegen die geostrategischen Interessen der Europäer, ist ganz gezielt gegen die Ukraine gerichtet. Sie ist eine Wette gegen die europäischen Klimaziele, konterkariert alle EU-Sanktionen gegenüber Russland und ist damit ein absolut fatales Projekt. so die Co-Vorsitzende. Als der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Münzenich sich gegen die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr wandte, wiesen Baerbock und Habeck beruhigend darauf hin, dass erst einmal Einsatzregeln formuliert werden müssen. Die FAZ kommentierte, die Grünen würden sich augenscheinlich nicht ungern überzeugen lassen. Was Josef Fischer einst ersann, eine Partei zur Beseitigung sozialistischer Flausen, das wollen seine politischen Kinder mit CDU und CSU erledigen. Baden-Württemberg ist ein Modell für den Bund. Und noch eine Meldung zum Thema Weltklimagipfel. Xi Jinping nimmt an Bidens Klimagipfel teil. Peking. Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Einladung von US-Präsident Joseph Biden zu einem Klimagipfel am Donnerstag und Freitag offiziell angenommen. Xi werde per Videoschalte teilnehmen und eine wichtige Rede halten, teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit. Xi Jinping hatte im vergangenen Jahr zugesagt, dass China vor 2060 kohlendioxidneutral sein will. Das bedeutet, dass die Emissionen vollständig kompensiert werden. Reporter ohne Grenzen hat vergangene Woche seine Rangliste zur Pressefreiheit weltweit herausgegeben. Deutschland ist aus der Gruppe der Länder herausgefallen, in denen die Pressefreiheit gut geschützt ist. Grund dafür sind laut Reporter ohne Grenzen die Übergriffe bei Demonstrationen. In der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen, RSF, ist Deutschland erstmals aus der Spitzengruppe herausgeflogen. Aufgrund der vielen Übergriffe auf Corona-Demonstrationen mussten wir die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von gut auf nur noch zufriedenstellend herabstufen. Ein deutliches Alarmsignal, erläuterte RSF-Vorstandssprecher Michael Rediske in der am Dienstag veröffentlichten Bilanz. Deutschland rangiert im Vergleich von 180 Ländern auf dem 13. Platz. Im Vorjahr hatte die Bundesrepublik zwei Plätze höher gelegen. Nach vergleichbarer Methodik gibt es die Aufstellung seit dem Jahr 2013. Hauptgrund dieser Bewertung ist, dass Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland im Jahr 2020 eine noch nie dagewesene Dimension erreicht hat, begründete die Organisation ihre Herabstufung. Im Kalenderjahr 2020 zählte RSF, die Abkürzung stammt übrigens vom französischen Namen, Reporters sans frontières, unter dem die Organisation international bekannt ist, mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalisten im Land. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2019, mindestens 13 Übergriffe, verfünffacht. Die Organisation geht ferner davon aus, dass die Dunkelziffer 2020 höher war als früher. Mehr als 3/4 aller körperlichen Angriffe ereigneten sich demnach auf oder am Rande von Demonstrationen. Darunter neben den Corona-Protesten auch auf Demos gegen das Verbot der linken Internetplattform links unten indimedia.org und auf Demos zum 1. Mai. Journalisten wurden geschlagen, getreten und zu Boden gestoßen. Sie wurden bespuckt und bedrängt, beleidigt, bedroht und an der Arbeit gehindert, heißt es weiter. Die Bundesregierung hat mit Sorge auf die Herabstufung Deutschlands reagiert. Die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, vor allem bei Protesten von Corona-Leugnern, sind Angriffe auf die Pressefreiheit, die wir als demokratische Gesellschaft keinesfalls hinnehmen dürfen, sagte Bundesjustizministerin Christine Lamprecht von der SPD. Wer Lügenpresse brüllt oder von Systemmedien fabuliert, bereitet einem Klima der Gewalt den Boden. Lamprecht verwies auf Initiativen der Regierung wie den Gesetzesentwurf gegen sogenannte Feindeslisten. Also beschämend wie alarmierend bezeichnete der medienpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Thomas Hacker, das Abschneiden Deutschlands. Der Rechtsstaat müsse sofort mit aller Entschiedenheit reagieren. Bei Demogeschehen müssen Angriffe auf Journalisten die gleichen Konsequenzen für die Täter haben wie etwa Volksverhetzung oder Plünderungen. Berechtigte Kritik an Berichterstattung muss es immer geben, aber Medienvertreter sind niemals freiwillig. Der Deutsche Journalistenverband, DJV, sprach von einem Alarmsignal, das Politik und Gesellschaft aufhorchen lassen muss. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall betonte, dass es auch in den ersten Monaten dieses Jahres immer wieder zu Gewalttaten gegen Berichterstatter gekommen sei. Wenn das wichtige Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird, haben wir in Deutschland ein massives Problem. Noch nie seit Beginn der fortlaufenden Statistik hat es so wenige Länder gegeben, in denen Reporter ohne Grenzen die Lage der Pressefreiheit als gut bewertet hat. Ihre Zahl sank von 13 auf 12. Schlusslichter bleiben mit kleinen Verschiebungen China, die Ex-Sowjetrepubliken Turkmenistan in Zentralasien, Nordkorea und das afrikanische Eritrea. Zahlreiche Regierungen sowie Staats- und Regierungschefs hätten zum Thema Corona Desinformation verbreitet. Der damalige Präsident der USA, Donald Trump, propagierte demnach ebenso wirkungslose oder sogar gefährliche Mittel gegen Covid-19 wie sein Amtskollege Jair Bolsonaro in Brasilien oder Nicolas Maduro in Venezuela. Die USA liegen in der Statistik auf Platz 45, vorher 46, Österreich auf Platz 17, früher 18 und die Schweiz auf Platz 10, vorher 8. Am besten schneiden laut Statistik Norwegen, Finnland und Schweden ab. Die Pandemie verstärkte und festigte laut Reporter ohne Grenzen weltweit repressive Tendenzen. In so unterschiedlichen Staaten wie China, Venezuela, Serbien und dem Kosovo wurden Medienschaffende wegen ihrer Corona-Berichterstattung festgenommen, so das Fazit der globalen Umfrage. In China sitzen mehr als 100 Medienschaffende im Gefängnis, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Wenn die Welt nun hoffentlich bald zur Normalität zurückkehrt, muss auch der Respekt für die unabdingbare Rolle des Journalismus für eine funktionierende Gesellschaft zurückkehren, forderte Rediske. Kinokultur im Niemandsland. Das DA Film Festival Barcelona läuft vom 29. April bis zum 9. Mai und Bammel wird uns das vorstellen. Jetzt hat er das Wort. Hallo Bammel. Hallo, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Hallo Didi, schön, dass ich auch diese Woche unter dem Motto Bambule auf der Leinwand ein paar Filme vorstellen darf. Und diese Woche gibt's richtig Bambule auf der Leinwand. Fangen direkt mal an, worum geht's? Das Filmfestival der Autores findet statt ab 29. April hier in unserer Kulturhauptstadt Barcelona. Auch während der Pandemiezeiten können wir ins Kino gehen und gerade dieser Zeiten bin ich besonders froh darüber. Vor allen Dingen, wenn es so spannende Festivals gibt, wie das Filmfestival der Autores, DA. Startet am 29. April. Ihr habt sozusagen noch ein bisschen Zeit, einen Blick auf die Website dafilmfestival.com zu werfen. Das Festival läuft bis zum 9. Mai und es gibt einen Haufen spannender Filme zu sehen. Wo findet das statt? Im CCCB, in der Filmoteca de Catalunya, im Renoir Kino und im Zumzeit. Ich glaube, so wird es zumindest ausgesprochen. Ein ganz tolles kleines Filmkunsthaus, das viel zu selten hier erwähnt wird. Dieses Jahr neu im Programm. Einige der Filme werden parallel im Streaming angeboten, und zwar von dem Streamingdienst FilmIn. Ja, also über diesen Film, Streamingdienst FilmIn wollte ich schon länger mal was machen. Das werde ich auch in Kürze nochmal erwähnen. Weil ich sagen muss, während der Pandemiezeiten, in denen die Kinos geschlossen waren und wir viel Zeit zu Hause verbracht haben, habe ich oft gedacht, mein lieber Herr Gesangverein, dieser Streaming-Dienst hat mir so manchen Abend lang den Arsch gerettet, sage ich mal. Wirklich ein tolles Filmkunstprogramm haben die, wenn ihr das noch nicht kennt, auf jeden Fall mal einen Blick werfen. Das Filmfestival der Autores ist ja eine gute Möglichkeit, da mal einen Blick zu werfen und reinzuschnuppern. Ja, zu den Filmen, was gibt's zu sehen? Bevor ich noch mal ein bisschen genauer die asiatischen Filme unter die Lupe nehme, schmeiße ich noch mal schnell zwei, drei Tipps in die Runde. Ich finde hochspannend die Retrospektive der polnischen Filmemacher Małgorzata Szumowska. Da gibt's einiges zu sehen. Sie hat den Silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen 2018 und ich glaube, das sind richtig spannende Filme, die da von ihr vorgestellt werden. Auf jeden Fall werde ich mir da ein oder zwei von anschauen. Dann gibt es im Wettbewerb eine ganze Reihe von tollen Filmen zu sehen. Internationales, bunt gemischtes Programm. Und welches da meine Favoriten sind, wie gesagt, Asien, habe ich mich so ein bisschen drauf eingeschossen diese Woche. Schleudere ich mal zurück zu Didi. Didi, was hast du auf dem Programm? Hast du was vorbereitet? Ich bin neugierig, was du dir überlegt hast. Ja, Bammel, danke. Ich habe mir überlegt, dass du heute den ganzen Kinoteil machst. Ich werde nächste Woche mit ein paar spannenden Tipps zu Serien kommen. Aber ich denke, das Filmfestival hier in Barcelona ist dermaßen wichtig, dass wir dem die ganze Kinozeit jetzt hier widmen. Jo, dann weiter im Text. Ja, hallo nochmal. Es geht um das Filmfestival de Autores. Und ich hatte ja bereits angekündigt, ich mache heute ein bisschen asiatische Filme. Das Programm ist unglaublich vielfältig. Es läuft insgesamt vom 29. April bis zum 9. Mai. Das heißt, man hat jede Menge Zeit, in einen der hoffentlich nicht ganz so überfüllten Kinosäle zu gehen. Denn diese Filme waren in den letzten Jahren doch immer recht gut besucht. Und das hat auch seine Gründe. Das heißt, ihr habt genügend Zeit, ins Kino zu gehen. Dazwischen liegt ein langes Feiertagswochenende. Wer am revolutionären 1. Mai also nicht auf die Straße geht, der geht bitte in den dunklen Kinosaal. So, Asien, was gibt's zu sehen? Meine erste Filmemacherin, die ich mir vorgenommen habe, hat einen neuen Film am Start. Die japanische Regisseurin Naomi Gawase. Die kennen wir vielleicht von ihren vergangenen Filmen Silent Waters, Aguas Tranquilas und diese ganz tolle Familiengeschichte mit der Bäckerei in Tokio. Hier in Spanien hieß der Uno Pastelería en Tokio, 2015 gemacht. Die hat einen neuen Film am Start und der ist, glaube ich, sehr vielversprechend. Läuft am 6. Mai und am 7. Mai, beide Male im Renoir Florida Blanca. Dann haben wir einen Filmemacher am Start, der schon lange zu meinen Highlights gehört. Tsai Ming Liang ist sein Name und der ist gleich mit zwei Filmen vertreten. Einmal der wunderbare Film Goodbye Dragon Inn. Wer gerne ins Kino geht, der kommt an diesem Film eigentlich gar nicht vorbei. Seine Filme zeichnen sich durch eine unglaubliche Ruhe aus. Das heißt, man muss in so einer Art meditativen Stimmung sein, bevor man sich in einen seiner Filme verirrt. Aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann kommt man dort in einen Filmgenuss, den ich an dieser Stelle so in drei Sätzen gar nicht beschreiben kann. Worum geht's bei Goodbye Dragon Inn? Ein junger Mann verirrt sich des Nächtens in die letzte Vorstellung von so einem ganz alten, abgerockten, schäbigen Vorstadtkino und da läuft ein Film, der heißt Dragon Inn. Das ist ein Filmklassiker aus Taiwan. Vielen Filmwissenschaftlern gilt Dragon Inn als der erste Wuyi-Cha-Film, also so ein richtiger Schwertkampffilm. Der Film ist aus dem Jahr 1967 von King Hu, ein wunderschönes Schwertkampfmärchen. Und dieser Film läuft in einem Filmtheater, das heißt Dragon Inn. Und in diesem Filmtheater, während der Vorstellung, spielt dieser Film in Taiwan, in der Hauptstadt. Tsai Ming Liang ist damals sehr berühmt geworden. Ich sage damals, weil der Film ist bereits fast 20 Jahre alt, von 2003. Und das Tolle daran ist, dass wir diesen Film nochmal wiedersehen können auf der großen Leinwand. Und noch toller ist, dass sich die Veranstalter auch seinen neuen Film aus dem Filmmarkt gefischt haben. Der heißt Rishi Days. Ist ebenfalls ein sehr spannendes, meditatives Filmdrama. Als Sprache wird hier angegeben Without Dialogues. Das wird wahrscheinlich sehr spannend, weil in seinen Filmen wird ohnehin nicht viel gesprochen, in diesem Film gar nicht. Und auch dieser Film ist zu sehen im Renoir Florida Blanca am 8. und am 9. Mai. Bin sehr gespannt auf diesen Film, sein neuer Film. Letzter Tipp aus dem reichhaltigen Angebot der asiatischen Filme und der internationalen Filmproduktion in diesem Festivalprogramm. The Woman Who Ran aus Südkorea von Hong Sang-soo, ein Filmemacher der Cineasten auf der ganzen Welt, als so eine Art Numero Uno gilt. Und ich glaube, das ist auch ein richtig toller Film. Ja, also werft mal einen Blick auf die Website vom dafilmfestival.com und ihr werdet ganz sicher noch viele andere spannende Filme finden. Nicht nur diese wenigen asiatischen Titel, die ich euch jetzt hier empfehlen konnte. Und ich gebe das Wort zurück an Didi und bedanke mich auch diese Woche für eure kostbaren Minuten, die ihr mir euer Ohr geschenkt habt. Dankeschön und tschüss. Jo, vielen Dank, Bammel, für den tollen Beitrag über das Filmfestival hier in Barcelona. Wie gesagt, noch bis zum 9. Mai zu sehen. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich im Namen der Niemandsland-Redaktion. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch. Alles wird gut, wenn es Ihnen schlecht geht. Und denken Sie dran, Niemandsland im Podcast nachhören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, adeo, tschüss.